Das Thema, worüber ich inshallah heute bi'inillahi ta'ala sprechen werde, ist von großer Wichtigkeit. Und jeder hat bestimmt schon mal was darüber gehört. Aber ich werde darüber sprechen, aus dem Grund, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Und erinnere, denn die Erinnerung nutzt wen? Nutzt den Gläubigen oder die Gläubigen. Und da deswegen werde ich inshallah ta'ala heute über die Wichtigkeit von der Arbeit für die Religion in unserer Religion, im Islam sprechen. Weil, wie wir sehen, alhamdulillah, uns fehlt es nicht an Anzahl von Muslimen. Die Muslime, von der Zahl her, gibt es heutzutage genug. 1 Milliarde und 500 Millionen Muslime an Anzahl. Aber das Problem ist die Qualität. Das Problem ist, was machen die Muslime für ihre Religion? Und es ist traurig zu sehen und zu hören, wie manche Muslime, wal-iyadu billah, sogar ihre Religion schaden. Und wir wissen, dass auch ohne Arbeit und ohne Fleiß nichts kommt. Das ist sozusagen wie eine Regel in unserem Leben und auf unserer Welt. Machst du was, bekommst du was. Machst du nichts, hast du nichts. Und bekommst auch nichts. Und deswegen werde ich mit Allah Ta'ala heute über diese Wichtigkeit sprechen, um damit nochmal mich in erster Linie und die Muslime zu erinnern und auch nochmal die Brüder und Schwestern zu motivieren, damit wir bi'idhnillah ta'ala nochmal unser Mut zusammenpacken und bi'idhnillah ta'ala nochmal richtig sozusagen Gas geben und richtig mit voller Motivation die Sache anpacken und bi'idhnillah ta'ala für unsere Religion arbeiten, damit wir bi'idhnillah ta'ala unsere Religion weiter nach vorne bringen. Denn wie wir sehen, liebe Geschwister, alhamdulillah, in der Moschee sitzen wir bereits. Wir beten alhamdulillah. Wir fasten alhamdulillah. Wir machen dies und das von unserer Religion. Aber wie viele Millionen andere Menschen sind da draußen und irren auf der Straße rum? Wie viele Muslime beten nicht? Sogenannte Muslime für mich. Beten nicht. Wie viele Ahmeds und Alis und Mohammeds klauen, trinken, machen Zina, wal-iyadu billah. Manche sogar beten jemanden anders an, außer Allah subhanahu wa ta'ala, wal-iyadu billah. Wie viele? Und das muss unsere Sorge sein, liebe Geschwister. Das muss unsere Sorge sein. Unsere Sorge muss nicht das Einkommen auf dem Konto sein. Oder die Miete Ende des Monats. Oder was für ein Fahrzeug du fährst. Oder wie groß deine Wohnung ist. Sondern deine Sorge muss La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sein. Deine Sorge muss Allah und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deine Sorge muss Al-Islam sein. Was ist mit unserer Religion? Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir unser Verständnis entweder auffrischen oder korrigieren und berichtigen. Voll Islam. Denn die Aufgabe, für die Religion zu arbeiten, für den Islam zu arbeiten, bekommt jeder sofort mit seiner Angehörigkeit zum Islam. Sobald sich jemand Muslim nennt und diesen Glauben annimmt, hat er diese Arbeit zu machen. Und diese Arbeit ist keine freiwillige Arbeit. So dass jemand denkt, das muss nicht sein. Oder das ist keine Pflicht. Nein, wallahi. Das ist eine Pflicht für jeden Muslim. Und das sehen wir in dem Leben von den Sahaba, radiallahu alaihi. Von den Gefährten, radiallahu anhum wa ardahum. Ich werde nur zwei Beispiele geben, die das sehr deutlich zeigen, wie die Sahaba das direkt verstanden haben, dass sobald sie den Glauben angenommen haben, direkt von der Sekunde auf die andere diese Verantwortung auf ihre Schulter lastet. Und diese Verantwortung nicht verschoben haben, bis später, bis morgen, bis auf eine Woche oder bis auf einen Monat oder einem Jahr oder zwei oder bis zu einem Alter. Ich bin jetzt noch jung, ich bin 15, 20, 30, erst wenn ich 60 bin. Nein. Die Sahaba, sobald sie das Glaubensbekenntnis La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ausgesprochen haben, haben sie direkt die Verantwortung gespürt und angenommen. Dass sie ihre Leistung für diese Religion auch bringen müssen. Erstes Beispiel ist dieser Sahabi, Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiallahu anhu arda. Ein großer Sahabi im Islam. Dieser Sahabi war sozusagen in der Jahiliya-Zeit bei den Arabern ein Gelehrter, der sich vor allem mit den arabischen Gedichten auskannte und mit der arabischen Bibliothek befasst hatte. Dieser Mann kam nach Mekka. Zu diesem Zeitpunkt, wo er gekommen ist, fing gerade die Da'wa unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Und wie jeder von euch weiß und vielleicht jeder von euch auch sieht, wird diese Da'wa bekämpft. Zu jeder Zeit, an jedem Ort, ob das vor 1429 Jahren war oder jetzt. Die Methoden sind meistens auch gleich. Nur, dass sich heutzutage die Sache modernisiert hat. Aber die Methoden sind gleich. Die Wahrheit wird zu jeder Zeit bekämpft. Und sei dir sicher, dass wenn du siehst, dass du bekämpft wirst, dass es ein Beweis ist auf die Richtigkeit deines Weges. Weil wenn jeder dir ankommen würde mit einem Blumenstrauß und mit Scheck und dir auf die Schulter klopfen würde, dann weißt du, dass da irgendwas nicht stimmt auf deinem Weg. Rechne nochmal, geh zurück und rechne nochmal ab, weil irgendwas stimmt da nicht. Warum? Weil alle Propheten, und das sind die besten Duat, die besten Aufrufer, die besten in diesem Bereich, die diesen Job ausgeführt haben, alle mussten leiden auf diesem Weg. Jeder von ihnen wurde irgendwie gefoltert, geschlagen, rausgeschmissen, getötet und so weiter und so fort. Deswegen, wenn man diesen Weg einschlägt, muss man das alles in Kauf nehmen. Wenn du was anderes möchtest, dann musst du was anderes suchen. Denn das ist eine Sunna, eine natürliche Veranlagerung, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, solange es Wahrheit und Unwahrheit gibt, wird es immer diesen Konflikt geben. Bis Allah subhanahu wa ta'ala, bis Yawm al-Qiyamah. Es wird immer den Konflikt zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Von Anfang bis zum Ende. Waren Musa und Pharaon best friends? Nein. Alle anderen Propheten, Ibrahim alayhi salam, sogar sein Vater, mussten getrennte Wege gehen und waren verfeindet. Warum? Wegen Geld? Wir haben keine Probleme mit den Menschen wegen Geld, wegen Besitz, wegen Öl. Es geht immer um diese Sache. Lasst euch nicht täuschen. Es geht immer nur um La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wer da ehrlich und wahrhaftig dran hält, hat Probleme. Aber Alhamdulillah, kein Problem. Wir haben lieber Probleme hier als dort. Als bei Allah subhanahu wa ta'ala. Lieber hier als dort. Lieber hier haben wir was weniger und dort wird es uns bi'idhnillah ta'ala besser gehen. Al-Muhim, dieser Sahabi kam nach Mekka. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, die Qurashiten, haben alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um diese Da'wah zu bekämpfen. Und wie immer, die Unwahrheit ist immer stärker. Die Unwahrheit hat immer die mehreren Möglichkeiten. Genauso wie heute. Medien, Internet, Schutz, alles. Damals war das genauso. Was haben die gemacht? Medienpropaganda. Genauso wie heute auch gemacht wird. Ein Muslim, wenn er solche Geschichten hört, muss immer Parallelen ziehen, damit er sein Iman stärkt. Und sagt, dieser Mann, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, der beste Mensch auf Erden, und musste durch diesen Weg gehen. Und musste diesen Leid ertragen. Was ist mit uns? Wir sind gar nichts. Sahaba radhiyallahu anhum genauso. Dann müssen wir Parallelen ziehen und daraus lernen und uns motivieren. Sowas muss uns motivieren und stärken. Wie gesagt, die Qurashiten, Hetzkampagnen, Medienpropaganda, Mundpropaganda, alles. Gegen wem? Gegen diesen einzigen Mann, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geholt? Mit was bedrohte sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mit Atomwaffen? Mit F-16? Nur mit diesem Wort. Das war ihre Bedrohung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Und deswegen haben sie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam als Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Und fingen an. Jeder, der aus dem Ausland gekommen ist, nach Mekka, haben die direkt im Eingang von der Stadt gepackt und gesagt, ey, pass auf, da ist so ein Magier, so ein Lügner, so einer, der redet nur Müll, der trennt die Familien, der trennt den Vater von seinem Sohn und so weiter und so weiter und so fort. Sei vorsichtig, hör nicht auf ihn, er lügt nur. Bis dieser Mann so weit in Sorge und Angst war, dass er Watte genommen hat und in seinen Ohren reingetan hat. Damit bloß nichts von den Worten des Propheten sallallahu alaihi wasallam seine Ohren erreicht. Aber was willst du machen gegen Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen subhanahu wa ta'ala? Kann jemand Allah subhanahu wa ta'ala schlagen? Wallahi niemals. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Die wollen Allahs Licht ausschalten. Wallahi, die können nicht. Wenn die es schaffen, die Sonne auszuschalten, können die probieren. Dann kann ich, Allah alam, dann vielleicht schaffen sie es auch mit dem Islam auszuschalten. Aber das werden die nicht schaffen. Und deswegen ist das passiert, was Allah subhanahu wa ta'ala wollte. Trotz dieser Watte ist die Wahrheit zu seinem Ohr gekommen. Er hat überlegt und nachgedacht und hat gesagt, Subhanallah, bin ich blöd oder was? Ich bin ein Mann, der gebildet ist. Ich bin ein Gelehrter der Araber. Ich weiß alles. Die sagen, er sagt Gedichte, ich kenne alle Gedichte. Was soll passieren? Ich höre mir das mal an, was er sagt. Wenn das richtig ist, dann habe ich es zu folgen. Und wenn das falsch ist, dann weise ich ihn zurück. Und genau dasselbe sagen wir heute unseren Mitbürgern hier und den Kuffar. Schaltet eure Köpfe ein. Schaltet eure Köpfe ein. Lasst die Vorurteile auf Seite. Lasst diese Lügen von Terroristen und bla und dies und das. Und schaltet eure Köpfe ein. Lest euch die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala mal mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit durch. Und wallahi al-azim, jeder, der das macht mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, Allah wird ihm bi'idhnillah ta'ala recht leiten. Weil das ist die Wahrheit. Jeder Mensch, in dem noch seine natürliche Veranlagung etwas, nur etwas existiert, weiß, dass das die Wahrheit ist. Und wird dann diesen Weg auch folgen. Und genauso ist es passiert. Dieser Mann ist zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gegangen und sagt: Ja, Rasulullah, erzähl mal, was du da zu erzählen hast. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erzählte ihn vom Islam und auf was Islam basiert und liest vom Koran. Und der Mann wurde natürlich überzeugt. Weil Islam ist nur mit Al-Khair gekommen. Die Religion von Allah subhanahu wa ta'ala, Islam ist nur mit Gutem gekommen. Ist nur gekommen, um die Menschen von der dunklen Finsternis zu dem Licht zu führen. Von der Unwahrheit zu der Wahrheit. Von Angst zum Frieden. Dafür hat Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam geschickt. Und er hat den Islam angenommen. Als er den Islam angenommen hat, hat er gesagt, Alhamdulillah, so wie die meisten Muslime heutzutage denken, okay, Alhamdulillah, ich bin Muslim, ich bete fünfmal am Tag, ich gehe freitags in die Moschee und khalas. Nein. Direkt von der anderen Sekunde, von der einen Sekunde auf die anderen, hat er direkt seine Verantwortung gespürt. Vor Sekunden war er noch ein Käfer. Und dann wird er Muslim und dann sagt er, Ja, Rasulallah, inna dausan qad kafarat billah. Mein Stamm Daus sind Kuffar. Und beten nicht Allah subhanahu wa ta'ala an. Und in ihnen hat sich Zina verbreitet. So schick mich zu ihnen. Dann schickte er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu seinem Stamm. Und er ging zu seinem Stamm und klärte seinen Stamm auf und rufte sie auf zum Islam. Und alle, und also viele von seinem Stamm wurden Muslime und haben dann den richtigen Glauben angenommen. Und einer von diesem Stamm ist einer der größten Sahaba in unserer Religion. Einer derjenigen, die die meisten Ahadithe von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Über 5000 Hadith. Wer ist das? Abu Huraira radiallahu anhu arda. Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi radiallahu anhu arda. Guckt mal, was das für eine Investition ist. Hä? Dieser Abdurrahman ibn Sakhr al-Dawsi geht auf Konto von al-Tufail ibn Amr al-Dawsi radiallahu anhu arda. Und so haben die Sahaba gedacht. Bei uns heutzutage, deswegen werden wir auch selber schwach. Wenn die Shabab und die Jugendlichen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und dann selber nicht mehr weitermachen, lernen und diese Sache weitergeben, dann irgendwann mal wird der Iman schwach. Und im schlimmsten Fall siehst du dich dann wieder, wal-iyadu billah, woanders, wo Allah subhanahu wa ta'ala dich nicht sehen möchte. Zweites Beispiel ist Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu arda. Dieser Sahabi radiyallahu anhu, er kam vom Weiten, das ist ein Bauer, der außerhalb von Mekka gewohnt hat, weit weg von Mekka gewohnt hat. Er hörte in Mekka ein Gerücht über einen Propheten. Dann hat er sich die Mühe gemacht und ist so weit, hat die Reise auf sich aufgenommen und ist zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekommen, um von ihm persönlich die Botschaft zu hören. Als er bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war und die Botschaft gehört hat und das Glaubensbekenntnis ausgesprochen hat, hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt, die Lage jetzt gerade in Mekka ist keine gute Lage für Ausländer. Deswegen, jeder soll wieder zurück zu seinem Stamm gehen. Du kannst nicht hier bleiben. Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konnte ihnen nicht seine Sicherheit sozusagen gewährleisten. Weil die Mekka-Bewohner, die Qurayshiten, haben da zu diesem Zeitpunkt angefangen, die Muslime zu foltern. Was macht Abu Dharr radiallahu anhu arda? Hat er gesagt, oh super, Alhamdulillah, die Sache ist easy. Ich gehe jetzt zu meinem Stamm zurück und lege mich schlafen hin? Nein. Der wollte seinen Beitrag sofort leisten. und sagt, Wallahi, ich schwöre bei Allah, ich werde, yani sozusagen, die Qurashiten zeigen, was die Wahrheit ist. Und ging auf den Markt, wo alle versammelt sind, und rezitierte laut Al-Quran. Zu diesem Zeitpunkt war das Todsünde. Das war dein Todesurteil. Genauso wie manche Muslime sich heute verstecken. Zu der Zeit damals, die Muslime waren noch versteckt. Keiner konnte offen sagen, ich bin Muslim. Und sobald du das gesagt hast, könnte es sein, dass du getötet wirst, wenn du keinen starken Stamm hinter dir hättest. Oder selbst wenn du einen starken Stamm hinter dir hast, Folter, Strafe und so weiter und so fort. Was macht Abu Dharr? Geht mitten im Zentrum, auf dem Markt, wo die ganzen Obermakka von Quraysh sind, da sitzen und fängt an, Koran zu rezitieren, laut. Was machen die natürlich? Diese Tyrannen, wie zu jeder Zeit, kommen und schlagen den, bis er in Ohnmacht fällt. Bis Al-Abbas, radiallahu anhu ardah, der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, kommt und sagt, ja Quraysh, seid ihr verrückt? Ihr fährt immer, weil die Qurayshiten waren Händler. Und sie sind immer mit ihren Karawanen auf dem Weg von ihnen war der Stamm von Refar. Dann hat er gesagt, wenn ihr ihn tötet, dann könnt ihr nicht mehr sicher da vorbeigehen, da vorbeireisen. So lasst ihn lieber in Ruhe. Und dann haben die ihn losgelassen. Und dann wurde er wieder wach. Und damit war nicht genug. Der hat nicht gesagt, okay, Khalas, ich habe es jetzt einmal gemacht, okay, ist gut. Ich habe Schläge bekommen, es reicht, ich wär fast draufgegangen, es reicht. Nein, Wallahi, nochmal. Und geht nochmal dahin und nochmal liest Koran laut und die Qurayshiten kommen wieder, nochmal Schläge. Bis wieder Al-Abbas kommt und ihn da wegrettet. Und noch ein drittes Mal. Bis der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt hat, geh zu deinem Stamm zurück. Dreimal. Und er bekommt Schläge bis kurz vorm Sterben. Kurz vorm Sterben. Für was? Für ein Auto? Für Millionen? Ein Raub? Banküberfall? Für Millionen? Wo man drauf geht? Nein. Für La ilaha illallah. Um diesen Boykott zu brechen, den die Quraysh damals aufgebaut haben. Dieses sozusagen ihren Medienboykott zu durchbrechen, damit die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala hören. Hat er das aufgenommen auf sich. Und dann geht er zurück zu seinem Stamm. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und legt sich nicht hin und schläft und sagt, okay, ich warte jetzt, bis Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten hilft und rausbringt. Nein. Er ging dahin und machte Da'wah. Und rufte zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf. Klärte die Menschen auf, bringte die Botschaft weiter. Bis dann sein Stamm Refar Muslim geworden ist und sein Nebenstamm, das waren so Cousins sozusagen, Aslam, auch zum Islam gekommen sind. Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach Al-Madina gekommen ist, kam Abu Dharr radiallahu anhu ardah. Kam dann Abu Dharr mit einem riesen Geschenk für den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nicht mit einem Scheck voller Millionen. Nicht mit einem Schatz voller Gold. Nein. Er sagte, ja Rasulullah, hier, das ist meine Leistung. Das ist das, was ich gebracht habe. In diesen paar Jahren habe ich das alles geschafft. Was hast du geschafft, ja Abu Dharr? Mein Stamm Refar ist Muslim geworden, komplett, und Aslam. Was macht Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Refar und Ghafar Allahu laha wa Aslam Salama Allah. Refar, Allah soll ihr vergeben, und Salam, Allah soll ihr Frieden geben. Was ist mit uns, liebe Geschwister? Wie weit sind wir in unseren Familien, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Onkel, Tanten, Großeltern. Wie sieht's aus? Wie läuft unsere Arbeit, unsere Bemühungen? Wie läuft's da? Das ist eine Frage, die jeder sich selbst stellen soll. Und dann jeder ehrlich für sich selbst beantworten muss. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir diese Antwort, diese Verantwortung und diese Aufgabe im Koran, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladhina amanu. O, die ihr glaubt. Wir glauben, oder nicht? So, du wirst jetzt gerufen von deinem Herrn und Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Jetzt kommt ein Befehl. O, die ihr glaubt, qu anfusakum. Schützt euch. Schützt euch. Erstmal selber. Und dann nicht dein Freund. Nicht die weiten Leute. Erstmal dich selber. Und dann وَأَهْلِيكُمْ, eure Familienangehörige. وَأَهْلِيكُمْ, vor was sollt ihr sie schützen? Armut. Obdachlosigkeit. Vor Hunger? Wallahi, nein. Denn das alles ist nichts gegen das, was sie, wal-iyadu billah, erwarten wird. Wenn sie nicht den Weg von Allah subhanahu wa ta'ala folgen. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. Schützt euch und eure Familienangehörigen vor dem Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Naran, diese Hölle, was zündet diese Hölle an? Was brennt da in dieser Hölle? Holz. وقودها الناس والحجارة. Sie wird angezündet mit Menschen und Steinen. Sie wird brennen mit Menschen und Steinen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor schützen. So, liebe Bruder, liebe Schwester, jeder von uns hat so viel zu tun. Wallahi, wir haben keine Zeit zum Spielen, zum Lachen. Wir haben keine Zeit eigentlich, normalerweise, für all diese, für diese ganzen Nebenbeschäftigungen. Wenn wir das vor Augen hätten, wenn wir die Hölle vor Augen hätten, dann würden wir, ehrlich gesagt, uns nicht mit diesen Nebensachen beschäftigen. So, jetzt kommt einer und sagt: Ja, ich habe mit meinem Vater und meiner Mutter gesprochen, aber die wollen nicht. Masha'Allah. So schnell gibst du auf? Wal'iyadu billah, früher in deiner Jahiliya-Zeit, wenn ein Mädchen nichts von dir wollte, bist du der Monate hinterhergelaufen. Hast du alles versucht, um sie zu bekommen. Aber deine Eltern, du kommst dahin und die meisten mit einer nicht korrekten Art und Weise schreien die Eltern an und wollen ihnen Sachen sozusagen aufzwingen, von der sie keine Ahnung haben, kein Wissen haben und sagen dann: Ja, meine Eltern wollen nicht. Deine Schwester und dein Bruder, du kommst mit einer Art und Weise, mit der du die überhaupt nicht gewinnen kannst und sagst, die wollen nicht. Fürchte Allah. Fürchte Allah und versuch diese Leute zu gewinnen mit deinem Charakter, indem du den Islam komplett praktizierst und nicht nur den Islam nimmst, wenn er dir gerade passt. Versuch, diese schönen Art und Weisen zu übernehmen, die du in der Jahiliya-Zeit hattest, und sie zu verbessern, damit du deine Familie gewinnst. Und gib die Hoffnung nicht auf. Gib die Hoffnung nicht auf. Dua, bemühe dich, dass du diese Leute gewinnst. Und dann deine nächsten Leute, die dir am nächsten stehen, deine Nachbarn, deine Familie und so weiter und so fort. Wie viele von uns haben über Jahre Arbeitskollegen. Wenn der Arbeitskollege eines Tages ihn angesprochen hat oder ihn anspricht auf Islam, dann gibt es Menschen, die direkt abblocken. Yani, es kommt schon so weit, dass dieser Mann ihn anspricht. Was macht er, anstatt diese Chance zu nutzen und den aufzuklären und mit ihm zu sprechen? Er blockt ab. Dass er bloß nicht den Gedanken hat, dass er Muslim ist. Oder dass er mit dieser Religion was zu tun hat. Was sind wir für Muslime, liebe Geschwister? Nachbarn, mit denen wir über Jahre wohnen, haben wir irgendwie unsere Akhlaq, unseren Charakter, unseren Islam-Charakter denen gezeigt? Indem wir denen Geschenke geben. Wallahi al-Azim, liebe Geschwister. Ich kenne schon zwei Leute, die Muslime geworden sind, selber, die Muslime geworden sind durch diese Verhaltensweise. Ich hatte zwei Freunde, einen damals, der war bei mir auf der Schule und ich habe ihn immer mit mir nach Hause genommen. Also öfters kam er mit mir zu mir nach Hause. Meine Mutter hat immer, wenn sie gekocht hat, hat er immer mitgegessen. Und manchmal hat sie ihm auch was mitgegeben. Vor allem diese, unsere marokkanischen Teigwaren. Hä? Wallahi al-Azim, liebe Geschwister, zu diesem Zeitpunkt wollte er schon Muslim werden. Weil er dieses Leben gesehen hat. Dieses familiäre Leben gesehen hat. Und ich, zu diesem Zeitpunkt, ich war noch jung, wallahi, ich habe ihm nichts gesagt. Nur wenn er gefragt hat, habe ich ihm gesagt, ja, so und so. Nach Jahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben, eines Tages habe ich ihn an einem schlechten Ort getroffen, kann ich mich noch erinnern. Und ich habe Hallo, Hallo gesagt und wieder weg. Eines Tages, ich treffe ihn in der Moschee. Was machst du hier? Ja, ich habe gerade das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Ich habe gesagt, wie kommst du da drauf? Er sagt zu mir, Sa'id, Wallahi al-Azim, ich war die ganze Zeit, glaube ich, schon Muslim in meinem Herzen. Aber ich brauchte jemanden, der mir diesen Kick gibt. Der mir sagt, sag La ilaha illallah. Und sage ich, wie kommt das? Er sagt mir, Wallahi al-Azim, früher immer, wenn ich bei euch war, das hat mir gefallen. Ein anderer war auch unser Nachbar. Und der kam, seine Eltern waren geschieden, der kam immer am Wochenende zu seinem Vater. Und dann haben wir immer dann auf der Wiese Fußball gespielt. Und immer nach dem Fußball kam der mit nach Hause. Und meine Mutter dann immer, Jazallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie belohnen, immer diese schönen Leckereien gemacht und hat immer gegessen und war bei uns und wollte, war lange bei uns. Und immer auch diese Familie gesehen, dieses familiäre Leben und so weiter und so fort. Und der war damals noch jung. Und dann wurde er älter und dann hatte er marokkanische, türkische Freunde. Und ich habe ihn gesehen. Der war dann mit ihnen immer an schlechten Orten. Ich habe gesehen, dass sie Drogen genommen haben und so weiter und so fort. Und Wallahi al-Azim, viele seiner Freunde sind immer noch wal-iyadu billah auf diesem Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Und er ist Muslim geworden. Und den habe ich dann auch nach einer Zeit getroffen und kam zu mir und sagte, Wallahi al-Azim, das hat einen sehr großen Eindruck auf mich gehabt. Und ich habe immer gesagt, ich habe immer gedacht, ich habe immer auch manchmal meiner Mutter gesagt, das ist zu viel, was du denen gibst. Wir haben immer Nachbarn, wenn meine Mutter was gemacht hat, Plätzchen oder diese Teigwaren und so weiter. Meine Mutter immer, subhanallah, immer, die immer macht einen Teller und gibt. Gibt das. Gib dem, gib dem. Ich habe immer gesagt, lass doch diese Kuffar, warum gibst du denen? Vor allem, die gucken so komisch und so. Und meine Mutter, nein, immer, gib den. Und subhanallah, dann habe ich, im Nachhinein habe ich gesehen, subhanallah, guck mal, was das für eine Wirkung hat. Und wisst ihr, liebe Geschwister, dass wenn wir jetzt sozusagen eine Umfrage machen würden, die Leute, die Muslime geworden sind, Wie viele von denen zum Islam gekommen sind, durch so, dass sie jemand angesprochen hat, du wirst sehen, dass das sehr wenige sind. Dass jemand gekommen ist und den aufgeklärt hat und sozusagen was erzählt hat und dass er dann Muslim geworden ist. Du wirst sehen, dass das sehr, sehr wenige sind. In Saudi erzählt ein Sheikh, und das ist wirklich yani, so ein Armutszeugnis für uns, Wallahi al-Azim, dass wir diese Leute nicht zu dieser Religion einladen, dass wir sie nicht aufklären, dass wir nicht ihnen unsere Religion richtig zeigen und wie sie wahrlich ist. Einer aus Philippinen, und von denen gibt es ja viele dort in Saudi, die arbeiten da. Er sagt, er ist Muslim geworden, und dann fragt ihn dieser Sheikh, wie bist du Muslim geworden? Er sagt, bin ich beim Vorbeigehen an einer Moschee gegangen, und diese Moschee hatte ihre Badezimmer und diese Toiletten, wo man Wudu macht, draußen. Und dann habe ich gesehen, wie die Muslime Wudu machen. Und das hat mich beeindruckt. Die Sauberkeit dieser Religion, dass sie sich 5-mal am Tag waschen, die Hände, das Gesicht, die Nase, über den Kopf streichen, die Füße, das hat mich beeindruckt. Und deswegen bin ich Muslim geworden. Ein anderer hier in Deutschland sah, wie ein Arbeitskollege betet. Er sieht immer seinen Arbeitskollege, kommt die Zeit, 13 Uhr, er sieht, lässt alles stehen, nimmt so einen Teppich, legt es hin oder einen Karton und betet. Was macht er da? Immer, und der hat immer feste Zeiten. Immer, wenn er am Arbeiten ist, ist er am Lachen, am Reden. Aber wenn diese Zeit kommt, kennt er keinen. Kennt er nur seine Ecke, Gebetsteppich, Karton und betet. Und das hat ihn dann beeindruckt. Und dann hat er gefragt, was ist das? Was ist das? Islam, so, Muslim geworden. Und so weiter und so fort. Wallahi al-Azim, liebe Geschwister, diese Religion ist die Rettung für die ganze Menschheit. Nicht nur für Muslime, die Rettung für die ganze Menschheit, auf der müssen wir stolz sein. Nicht, wir müssen uns verstecken. Mit diesen ganzen Themen, mit denen die euch konfrontieren, weiß ich, mehr Ehe im Islam. Wenn jemand das hört, dann kriegt er Angst, oh, was soll ich jetzt sagen? Mehr Ehe im Islam, das ist eine Rettung. Für die Männer und für die Menschheit. Hier in unserer Gesellschaft. Oder bei wir leben ja hier. Die sagen was gegen mehr Ehe? Guckt euch mal ihre Präsidenten an. Clinton, was hat ihn von ganz oben nach ganz unten gebracht? Eine Affäre mit einer Frau. Hätte er sie geheiratet, könnte er stolz sagen, das ist meine Frau, das ist keine Affäre. Und wäre gar kein Problem. Der alte Präsident von Frankreich, Mitterrand, auch eine Affäre gehabt, sogar eine Tochter gehabt. Und kurz bevor er gestorben ist, erst dann hat er seine Tochter anerkannt. Im Islam hätte er stolz sagen können, das ist meine Frau, das ist meine Tochter. Und seine Frau kann dann mit ihm stolz leben, braucht sich nicht verstecken und SMS schreiben oder verstecken, auf dem Parkplatz treffen oder weiß ich wo. Die Männer hier, wie viele Freundinnen haben die in ihrem Leben? Ein Sheikh, Jazakallahu Khair, der meinte, der war in Amerika und dann hat ihn einer, wollte er ihn sagen, ja, nee, das ist ja bei denen so, der will dich bloßstellen. Ja, ihr habt mehr Ehen im Islam. Oh, jetzt hat er mich gepackt. Hat er ihn gesagt, wie alt bist du? Sagt er, ich bin 30. Sagt er, wie viele Freundinnen hast du schon? Sagt er, ja, um die 200. Und du redest von 4 Frauen? Und du hast was gegen 4 Frauen im Islam? Bei uns, der Islam, den Stellenwert, den die Frau im Islam hat, gibt es nirgendwo. Ihr wollt die Frau befreien? Von was? Damit ihr sie als Marke habt, nackt? Bei uns, in unserer Religion, die Frau, auch eine Parallele, die man ziehen kann, im Westen oder bei den Europäern, bei den Amerikanern, die Frau, sobald sie älter wird, verliert sie an Wert. Nähert sie sich ihrem Ablaufdatum, gültig bis. Ha? So ist das, oder sage ich was Falsches? Wenn ich was Falsches sage, kann mich jeder widersprechen. Wie ist es bei uns im Islam? Je älter die Frau wird, so wertvoller wird sie. Je älter sie wird, so mehr Macht bekommt sie. Bei uns die Frau, wenn das eine Oma geworden ist, jeder kümmert sich um sie. Und das, was sie sagt, ist Khalas. Kann man nicht diskutieren. Mach bloß nichts Falsches. Nicht, dass die Oma sauer wird. Jeder in der ganzen Familie versucht, die Frau gut zu behandeln. Einer kommt, küsst ihre Hand, der eine küsst ihre Füße. Ja, küsst ihre Füße. Alles, was sie will, Wallahi al-Azim, wenn sie sagt, hol mir das, ist Dings. Was ist bei denen? Masakin, ihr seht, wie diese sogenannten Prominente mit 60 sich noch straffen lassen, damit die nochmal zurückkommen auf den Markt. Subhanallah. Und dann verstecken wir uns und schämen uns. Wir müssen stolz drauf sein, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns ausgewählt hat, auserwählt hat. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wallahi al-azim, wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala Tag und Nacht danken für diese Rechtleitung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns stärken und festigen auf diesem Weg. Die Arbeit für die Religion, liebe Geschwister, ist keine zeitbegrenzte Arbeit, sondern eine Arbeit und ein Job, der dein Leben lang gemacht wird. Ein Leben lang, bis du stirbst. Nuh alayhi salam. Der Prophet Noah alayhi salam. Wie lange hat er Da'wah gemacht? Ha? 950 Jahre. Masha'Allah. Wie lange gehören wir schon dieser Religion an? Was haben wir gemacht? Was sagt Nuh alayhi salam im Koran, seinen Job beschreibend, seine Lage, seine Da'wah-Arbeit beschreibend? Qala Rabbi, inni da'autu qawmi leylan wa nahara. 8 Stunden Arbeit mit Stempeln. Oder wie manche Brüder, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, 40 Tage oder 3 Tage oder 4 Monate. Ein Leben lang. Leylan wa nahara. Tag und Nacht ist er in der Da'wah-Arbeit beschäftigt. Was sagt er weiter? Inni da'autu qawmi leylan wa nahara. Falam yazidhum illa firara. Thumma inni da'autuhum jihara. Thumma inni da'autuhum jihara. In allen Situationen übte er seine Dauerarbeit aus. Tag und Nacht, laut und leise, in jeder Situation. Auf jede Art und Weise. Haben wir alle Art und Weisen ausgeschöpft in der Dauer? Jeder von uns muss wissen, dass diese Arbeit keine Zeitbegrenzung hat. Sondern, solange du noch atmest, musst du deine Dauerarbeit machen. Musst du deine Pflicht erfüllen. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. Offenkundig und versteckt. Laut und leise. Tag und Nacht immer Da'wah. Das ist seine Arbeit. Sein Leben lang. Und das nicht für 10 Jahre, nicht für einen Monat, nicht für 40 Tage, nicht für 4 Monate, sondern 950 Jahre. Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam. In welcher Situation hat er Da'wah gemacht? Wo war Yusuf alayhi salam? Im Gefängnis. Hinter Gittern. Und trotz all dem, diese Leid, den er ertragen muss, dass er hinter Gittern steht, alleine und einsam, zu ungerecht Und trotz all dem hat das alles keine Wirkung auf ihn gehabt, dass er seine Hauptaufgabe, seine Arbeit vergisst. Er wird gefragt und nutzt die Chance direkt aus. Und ruft zu Tauhid auf. Und sagt, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Das, was ihr anbetet, sind nur Namen, die ihr erfunden habt. Aber den, den man anbeten muss und soll, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Alleine subhanahu wa ta'ala. Und sagt sich los von alles andere. Und so sieht man, dass Yusuf alayhi salam selbst zu so einer Situation seine Hauptaufgabe nicht vergessen hat. Der Meister der Duat, der beste Mensch, der die Dawa ausgeübt hat, unser Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wie war er bei Abi Huwa Ummi sallallahu alayhi wa sallam? In der schlimmsten Situation, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Während er stirbt, bei Abi Huwa Ummi sallallahu alayhi wa sallam. Die Trunkenheit des Todes ist in seinem Körper. Die Schmerzen des Todes gehen mit ihm um. Die Krankheit, Fieber. Und trotz all dem sagt bi Abi Huwa Ummi sallallahu alayhi wa sallam, Allah, Allah. Fürchtet Allah, fürchtet Allah. Was kommt jetzt raus aus dem Mund unseres Propheten sallallahu alayhi wa sallam? Passt auf die Millionen auf den Gold, auf die Tiere, auf den Besitz. Nein. Sallallahu alayhi wa sallam sagt, Allah, Allah. Fürchtet Allah, fürchtet Allah. As-salah, as-salah. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Das Gebet, das Gebet. Und eure Frauen. Jetzt jeder von uns, wenn er diese Wasiyya, diese Rede unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam hört, hat das irgendeine Wirkung auf ihn? Stell dir mal vor, dein Vater stirbt, liegt am Sterben. Und er sagt dir, mein Sohn, pass auf das Haus auf. Pass auf das Auto auf. Und dies und das. Nimmst du dir nicht seine Wörter zu Herzen? Und pass auf das auf, was dein Vater dir gesagt hat? Normalerweise schon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist wichtiger als dein Vater und alles andere. Er sagt dir, As-Salah, As-Salah. Wie sieht's aus mit Gebet? Wie sieht's aus mit Gebet? As-Salah, As-Salah. Fürchtet Allah und betet. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, ihr fürchtet Allah in eure Frauen. Wie sind wir zu unseren Frauen? Ja? Wie Löwen zu Hause. Weil die Arme schwach ist. Und sich nicht wehren kann. Und Muhammad und Ali kommt nach Hause und denkt, das ist die Religion, mashallah. Ist Essen nicht da? Ah, du! Fängt an zu fluchen und die Teller kaputt zu machen und so weiter und so fort. Und dann noch sagen, ja, das ist Islam. A'udhu billah, wenn das Islam ist. Das ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der wie gesagt sogar in dieser schlimmen Situation seine Aufgabe nicht vergaß. Und seine Umma damit erinnert hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu fürchten und zu beten. Ya'qub alaihi salam, der Prophet Ya'qub alaihi salam, während er im Sterben lag, was sagt er? Allah subhanahu wa ta'ala erzählt uns das im Koran, Surat al-Baqarah. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? فَلَمَّا حَضَرَ يَعْقُوبُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Seine Sorge war nicht, was macht ihr nach mir hier Geschäfte? Seine Sorge war, was macht ihr? Was betet ihr nach mir an? Und er ist derjenige, der sein Leben lang seine Kinder auf Tauhid erzogen hat. Auf Monotheismus erzogen hat. Und trotzdem war er in Sorge und sagt, meine Kinder, was betet ihr nach mir an? Und dann bekommt er die Antwort, die ihn wieder Ruhe bringt. Seine Kinder sagen, Na'budu ilahak. Wir beten deinen Gott, den du angebetet hast. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilaha abaik. Und den Herren unserer Großeltern, Ibrahim, Ismaila, Ishaqa, ilahan wahida. Ihn alleine subhanahu wa ta'ala. Und ihn sind wir ergeben. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei uns aus mit unseren Kindern? Auf was erzählen wir sie? Auf Barcelona, Madrid und PlayStation, hä? Viva im TV. Wal'iyadu billah. Diese Beispiele reichen dafür aus, um diese Sache yani, zu verstehen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Arbeit für die Religion, liebe Geschwister, ist nicht nur auf bestimmte Leute begrenzt. Nur auf Ulama oder nur auf Leute, die so ein Bart tragen oder nur auf Leute, die Gewänder tragen. Nein. Diese Aufgabe trägt jeder, wie ich schon gesagt habe. Aber jeder auf seine Art und Weise. Rufe zu Allah subhanahu wa ta'ala nicht auf, wenn du kein Wissen hast. Mit dieser Sache, zu der du aufrufst. Weißt du, wie man betet? Dann kläre das mit dem Beten. Und geh nicht weiter und rede nicht mit Unwissenheit. Weißt du, alaikum assalam, kennst du die Bedeutung von dem Glaubensbekenntnis? Dann erklär das. Khalas. Aber das ist deine Aufgabe. Jeder hat seinen Beitrag zu tragen. Und dazu sehen wir zum Beispiel, oder manche denken, oh, ich sündige. Wer sündigt nicht von uns? Jeder sündigt. Aber tu nicht zu diesen Sünden noch eine Sünde drauf, indem du nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala aufrufst. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu arda, dieser Sahabi, der nicht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in die Schlacht gezogen ist, ohne Grund, obwohl er mit musste. Eine große Sünde. Oder nicht? Eine große Sünde. Aber hat er gesagt, okay, ich habe jetzt alles verbockt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich habe eine Sünde jetzt und deswegen habe ich nichts mehr mit der Religion am Hut? Nein, er war stark und gefestigt auf diesem Weg. Sogar als diejenigen gekommen sind, sogar wo er am schlimmsten, in der schlimmsten Situation war, indem er zu seinem Onkel Abu Qatada radiallahu anhu gegangen ist, dieser Mann, der ihn am meisten liebte, und zu ihm gegangen ist und sagte, Ya Abu Qatada, ata'lamu anni uhibbu Allah wa rasulah? Du weißt doch, dass ich Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam liebe. Was war die Antwort von seinem Onkel? Er sagte, Allah wa rasuluhu a'lam. Er sagte, ich weiß nicht, Allah und sein Prophet wissen. In dieser Situation, wo er ganz unten war mit seinen Gefühlen, kommt ein Botschafter von dem König von Ghassan. König! Ich sage nicht irgendein Bauer von hier. König! Mit einem speziellen Botschafter für ihn. Mit einem Brief. Was steht in diesem Brief? Wir haben mitbekommen, dass dein Freund dich erniedrigt hat. Und du bist nicht eine Sorte von Menschen, die man erniedrigen soll. So komm zu uns. Wir werden dich sozusagen in einer hohen Stelle wieder hinstellen. Er hat ihm nicht gesagt, tritt aus deinem Glauben aus oder wechsel dein Glauben. Er hat ihm nur gesagt, komm zu uns. Seine Loyalitätsfrage in Frage gestellt. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, okay, warte mal, ich gehe mal kurz Absprache halten mit meiner Frau? Oder ich bete Salat al-Istikhara? Oder ich überlege mir das mal kurz? Oder komm morgen wieder? Das ist ein Sahaba, radhiyallahu anhum. Der Glaube, der lief in ihren Adern, liebe Geschwister. Er weinte und sagte, bin ich schon so schlimm? Ist die Sache schon so schlimm, dass ein Kafir mich haben will? Subhanallah. und hat diese Botschaft und diesen Brief genommen und nicht eingerahmt und vergoldet oder so, sondern in Feuer reingeschmissen und verbrannt. So stark, so stabil waren die Sahaba, obwohl er eine Sünde gemacht hat, aber diese Sünde hat ihn nicht gelassen, dass er irgendwie aus diesem Glauben abweicht. Der andere Sahabi, Abu Mihjal, radiallahu anhu arda. Dieser Sahabi, Miskin, der hatte dieses Problem, Alkoholiker. Konnte nicht vom Alkohol weg. Und er wurde öfters immer geholt in Medina und hat immer Peitschenschläge bekommen. So eine Strafe. Und diese Sünde, viele von uns, wenn du heute sagst, boah, der trinkt Alkohol, dann sagst du, boah, ich will nichts mit dem zu tun haben, soll weggehen. Nein, warum nichts zu tun haben? Versuch den zu gewinnen. Warum immer diese Blockade? Versuch den zu gewinnen. Natürlich sollst du nicht mit denen ein Trinken gehen, aber versuch den zu gewinnen. Du sollst nicht mit denen feiern gehen abends in der Disco oder in der Bar rumhocken, aber versuch den zu gewinnen. Diese Sünde hat diesen Sahabi nicht von dieser großen Tat abgelassen. Al-Jihad fi sabilillah. Er ist in den Kampf mitgezogen. Und währenddessen, während er in der Schlacht war, hat er getrunken. Subhanallah, guck. Dann haben die ihn genommen und eingesperrt. Und das war diese Strafe, ihn nicht am Kampf teilnehmen zu lassen, war für ihn schlimmer als diese Peitschenschläge. Guck mal, subhanallah. Die Geschichte ist lang. Er konnte dann rauskommen, er wurde kurz befreit, weil er yani, so am Schmachten war. Er war gekränkt, dass er nicht rausgehen kann und er sieht da, wie Paradies da ihre Tore geöffnet hat. Die Seelen steigen da hoch ins Paradies und er sitzt hinter Gittern. Und dann hat ihn die Frau von Sa'id bin Abi Waqqas, den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, rausgelassen und er hat ihr versprochen, dass er wieder zurückkommt. Al-Muhim, nach der Schlacht, Sa'id sagt, wer war dieser Mann? Dann erzählt ihm die ganze Geschichte seiner Frau. Dann hat er ihn genommen und rausgelassen. Und er sagte, ich werde dich nie wieder bestrafen für diese Tat. Er sagte, subhanallah, diese Tat hat mich von dieser großen Arbeit abgehalten. Denkst du, ich werde diese Tat nochmal machen? Subhanallah. Das ist der richtige Verständnis von Sahaba radhiyallahu anhum. Das so haben Sahaba radhiyallahu anhum die Religion verstanden, liebe Geschwister. Und dann sollte sich jeder, liebe Geschwister, Gedanken machen, wie kann ich meine Religion, den Islam, nach vorne bringen? Und sich auch im selben Moment Gedanken machen, wer ich mache oder ich schade meiner Religion mit meinem Verhalten. Wer? Weil es gibt zwei Sachen. Entweder Yawm al-Qiyamah, du kommst und du hast Alhamdulillah deinen Beitrag dazu gebracht für diese Religion und du hast sie nach vorne gebracht, oder wal-Iyadu billah, das ist schlimm. Du kommst wal-Iyadu billah und du hast was Schlechtes dieser Religion angetan. Jeder von uns soll sich fragen, ob er Sorge empfindet gegenüber dieser Religion. Ob er zum Beispiel eines Tages, du siehst ihn und er strahlt und ist voll froh und du fragst ihn, warum bist du froh? Hast du irgendein gutes Geschäft gemacht? Hast du ein paar Nullen mehr auf deinem Konto? Oder hast du ein neues Auto, ein neues Haus? Und er sagt dir, nein, nichts dergleichen. Sondern, ich freue mich, weil ich sehe, dass die Religion, mashallah, nach vorne kommt. Es gibt eine neue Moschee. Oder jemand ist neu Muslim geworden. Oder die Muslime haben auf irgendeine Art und Weise einen Sieg errungen. Und er freut sich. Und im selben Moment, du siehst jemanden, der ist traurig und weint und ist in Sorge. Warum? Hast du einen Verlust gemacht, geschäftlich? Und er sagt dir, nein. Ich bin in Sorge, ich bin traurig, weil dem Islam heute ein Schaden zugekommen ist. Weil den Muslimen ein Schaden zugekommen ist. und so weiter und so fort. Jeder von uns sollte sich so fragen und sollte so eine Sorge gegenüber dieser Religion tragen. Wallahi al-Azim, es gibt Geschwister, alhamdulillah, die diese Sorge tragen und vieles leisten. Manche nur mit kleinen Sachen. Mit Sachen, die yani, nicht kostenaufwendig sind. Wer von uns hat zum Beispiel genug Geld und sagt, von meinem Einkommen gebe ich das für Sabilillah. Von meinem Einkommen gehe ich zum Beispiel so und so viel CDs kaufen und gehe sie verteilen. Von meinem Einkommen lasse ich das und das drucken und gehe das verteilen für Sabilillah. Oder ich gehe heute in die Stadt und spreche die Leute an. Oder ich gehe heute, besuche meine Familie und erzähle was über Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich drucke ein paar CDs oder ein paar Kassetten und gehe und verteile sie. Es gibt so viele Ideen, liebe Geschwister. Man muss nur kreativ sein. Eine der Ideen, die ich zum Beispiel mal gehört habe, ein Bruder in Saudia hatte eine super Idee zum Beispiel. Der ist in allen Arztpraxen gegangen und Friseursalons und hat gesehen, dass vor allem so Arztpraxen und Friseursalons immer so Zeitschriften da sind. Immer aber so schlechte Zeitschriften. Musikzeitschriften, Modezeitschriften, ja, und so weiter und so fort. Was hat er gemacht? Er hat dem Besitzer gesagt, Achi, verzeihst du mir, guck mal, ich nehme diese Zeitschriften, diese schlechten Zeitschriften weg und bringe islamische Zeitschriften. Oder islamische Bücher. Was hat er jetzt verloren? Er bekommt nur Hasanat. Wenn jemand kommt, der sitzt sich dahin, will sich seine Zeit vertreiben, macht auf, liest vielleicht über was über Allah und seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein anderer geht zum Beispiel zu Läden von Muslimen und sieht, dass manche Muslime zum Beispiel Alkohol verkaufen, Zigaretten verkaufen und geht mit einer auf einer guten Art und Weise. Achi, fürchte Allah. Taqillah. Das ist haram. Dein Einkommen ist haram. Das Geld, was du deiner Familie bringst, ist haram. Ja, wer traut sich das zu? Viele Menschen sind gar nicht so schlecht da draußen. Oder die meisten sogar sind gar nicht so schlecht. Aber die brauchen nur jemanden, der auf einer guten Art und Weise kommt. Und sie aufklärt und zu der Wahrheit aufruft. Deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns soll sich Gedanken machen, genauso wie sich jeder von uns über Dunya Gedanken macht und kreativ ist, wie kann ich am meisten wo was rausholen, sollte jeder von uns sich, yani sollte in Sorge sein um seine Religion, weil die anderen arbeiten alle, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim. Wallahi al-Azim, ich könnte Blut weinen. Wenn ich sehe, wie die Leute der Unwahrheit arbeiten, du siehst reiche Leute, Fußballprofis, Prominente, die sammeln sich. Und wie viel sammeln die? Bei uns, wir kloppen uns, ja, und dann haben wir, weiß ich nicht, so ein paar Groschen zusammen. Sie sammeln sich an einem Tag und sammeln über 15 Millionen. Was meint ihr, wo diese Sachen investiert werden? Uqsimu billahi al-azim. Größtenteils werden die darin investiert, um die Muslime von ihrem Glauben wegzubringen. Wo sind wir? Die Leute arbeiten Tag und Nacht. Ich sehe, du siehst Ärzte, Frauen, Krankenschwestern, die in den tiefen Dschungel von Afrika einen Monat lang sind. Was machen die dort? Jesus hat uns geschickt. Geben die Leute ein bisschen Reis, ein bisschen Medizin, ein paar Spritzen. Ewa. Und die Leute sind in Armut. Und gewinnen so die Leute. Die sind sogar so weit, dass sie in Mahbit al-Wahi, da wo die Offenbarung auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, da arbeiten. Und die Leute zu dieser Unwahrheit aufrufen. Zul Batil aufrufen. Jede falsche Gruppe, Rawafid, Der Rafida, du siehst die in, zu der Hajj-Zeit, wie die zu ihrem Batil aufrufen. Sie haben dich momentan so verbreitet in Saudia, in Balad al-Tawhid, in da, wo die Offenbarung von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, so dass sie jetzt ganz offen reden können. So dass ein Dreckiger sogar am Grab von Abu Bakr und Umar radiallahu anhu vorbeigegangen ist und drauf gespuckt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn vernichten und verfluchen. So weit. Und wo sind wir? Wo sind Ahl Sunnah? Wo sind die Leute, die die Wahrheit tragen? Aber jeder von uns schläft. Ja? Und träumt, dass irgendwie, dass er vielleicht sogar mit der Da'wah Geld macht. Gut Geld verdient. Ja? Ein schönes Auto fährt. Vier Frauen hat und denkt sich, und einen schönen Bart wachsen lässt, kurze Kleider und denkt sich, Allahu Akbar, khalas, Alhamdulillah. Das ist Sunnah und das ist Salaf Saleh. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden von uns Yawm al-Qiyamah fragen. Und vor allem, wir sind jung. Wir können so viel machen. Diese Krankenschwestern und diese Ärzte, die nach Afrika gehen, nach Afrika fliegen. Yani, wer macht das? Das sind sie alle selber, die das machen. Wer haltet dich davon aus, dass du zum Beispiel im Sommer nicht irgendwo in Spanien oder was weiß ich, wo Urlaub machst, sondern dahin gehst und Dauer machst. Und brauchen wir nicht so weit zu gucken, wie wir haben. Hier haben wir genug zu tun. Letztens habe ich so eine E-Mail bekommen. Da ist so ein Verein hier zum Beispiel in Deutschland, wo die jetzt zum Beispiel so kranke Kinder aus Afghanistan hier hinbringen, zur Behandlung. Die bringen die hier hin und die sagen, die sind manchmal sogar gezwungen, diese Kinder in Kuffar-Familien zu geben. Sodass die Kinder dann bei Familien von Kuffar aufgenommen werden. Wie viele Millionen Muslime gibt es hier in Deutschland? Können diese Muslime nicht diese 60 Kinder aufnehmen? Subhanallah. Wallahi, das ist traurig. Und was machen dann die Kuffar? Natürlich. Ihr kennt ja diese schöne Art und Weise. Hä? Lieb und Geschenke und dies und das. Und das prägt einem Kind. Später vielleicht, wenn er dort ist und nach Afghanistan wieder zurückkehrt, hat das ihn so berührt und ist ihm so nahe gegangen, dass er Uliyadu Billah vielleicht dort dann zum Christentum aufruft. Und dann muss sich jeder von uns hier fragen, dass er hierzu seinen Beitrag nicht gegeben hat und dass er vielleicht mitschuldig ist in so einer Situation. Das war eine kleine Ermahnung, eine kleine Erinnerung, in erster Linie, wie gesagt, an mich selbst gerichtet und dann an meine lieben Geschwister. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als Muslime sterben lassen. هذا وما كان من توفيق وصواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا